Das Gedenkkomitee für Herrn Kim Jong-il wurde am 2. November in der slowenischen Stadt Maribor gebildet. Das Komitee beschloss, zum 5. Todestag des Genossen Kim Jong-il seine unsterblichen Verdienste weltweit zu propagieren und die politischen und kulturellen Veranstaltungen zu organisieren.